Allein der Fall Molander, gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen. Über die Umstände der Dreharbeiten ist praktisch nichts bekannt. Unser Hörspiel-Podcast ist noch voll mit ganz vielen, ganz unterschiedlichen Hörspielen, die sich alle zu hören lohnen. Ihr findet den Podcast in der Deutschlandfunk-App.